In Europa leidet im Durchschnitt jeder Achte an einer Depression. Damit zählt sie zu den häufigsten Erkrankungen. Gleichzeitig unterschätzen sie viele. Eine Depression kann jeden treffen, unabhängig von Geschlecht, Alter und sozialem Status. Entscheidend dafür, ob eine Depression auftritt, ist die genetische Veranlagung. Sie beeinflusst, ob ein Mensch dazu neigt, an einer Depression zu erkranken. Ausgelöst wird sie dann oft durch negative Lebensereignisse. Manchmal ist aber kein konkreter Auslöser auszumachen. Ein grundlegendes Verständnis für die Krankheit ist unerlässlich, um richtig helfen zu können. Das Problem: Sie ist oft schwer zu erkennen. Life is pain. Es ist die Sonne, die ich jeden Tag vermisst hab. Es reißt mich hin und her zwischen Zweifel, Angst und Selbsthass. Mann, wann hört es endlich auf? Alleine komm ich hier nicht raus. Die Schmerzen, ja, ich halt sie nicht mehr aus. Du hast gesagt, wir schaffen das zusammen. Doch im Endeffekt bist du mal wieder nur gegangen. Es ist mein Leben, das auf dem Abgrund balanciert. Ich stehe hier im Regen, bis endlich irgendwas passiert. Zwischen Depression und Anstalt sind die Tränen leider nass kalt. Sitte pure. Es ist der Alkohol, der mich noch am Leben hält. Wenn jedes bisschen Hoffnung dann doch in mir zerfällt. Es sind Erinnerungen, die mich nachts nicht mehr schlafen lassen. Besoffen laufe ich durch irgendwelche Gassen. Ich kann mich nur noch hassen, was anderes ist nicht möglich. Denn Gefühle heutzutage sind leider Gottes tödlich. Das hier ist kein Hilfeschrei, denn ich wollte niemals sein wie ihr. Mein Herz ist aus Blei, das Ganze bring ich zu Papier. Ich sehe die Welt anders, anders weil ich krank bin. Ich auf irgendwelchen Drogen oder sonst zu anderem Schwachsinn. Es ist der pure Hass, denn ich hab es auf meinem Arm stehen. Was willst du mir denn erzählen vom richtig harten Leben? Urteile nicht, wenn du kein Teil dieser Geschichte bist. Denn wenn's mich fickt, dann richtig hart, Bro, vergiss das nicht. Wahnvorstellungen, Halluzinationen.